Kapitel 23. Vier Quellen großen Friedens. Erstens. Die Quellen des Friedens sind Gehorsam, Demut, Armut, Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Der Herr, mein Sohn, nun will ich dich den Weg zum Frieden und zur wahren Freiheit lehren. Der Knecht, tu, Herr, was du sagst, ich höre es gern. Der Herr, mein Sohn, sei bestrebt, lieber den Willen eines anderen zu tun, als den deinen. Ziehe stets den geringeren Besitz dem größeren vor. Setze dich immer unten an und sei allen untertan. Dies sei allzeit dein Wunsch und dein Gebet, dass Gottes Wille vollkommen an dir geschehe. Siehe, wer so lebt, geht in das Land des Friedens und der Ruhe ein. Zweitens. Wer aus diesen Quellen zu wenig schöpft, gerät in Verwirrung. Der Knecht. Herr, deine Rede ist kurz, aber sie bietet viel an Vollendung. Es sind nur wenige Worte, aber ihr Sinn ist tief und reich an Gedanken. Könnte ich sie treu befolgen, ich würde wohl nicht so leicht in Verwirrung geraten. Denn so oft ich mich beunruhigt und beschwert fühle, finde ich, dass ich von dieser Lehre abgewichen bin. Du aber, der du alles kennst und stets den Fortschritt der Seele liebst, spende mir ein größeres Maß von Gnaden, damit ich imstande bin, dein Wort zu erfüllen und mein Heil zu wirken. Drittens. Zwei Gebete um den Frieden der Seele. Gebet wider böse Gedanken. Der Knecht. Herr, mein Gott, entferne dich nicht von mir. Mein Gott, schaue herab auf mich und hilf mir. Denn vielerlei Gedanken und schreckliche Ängste haben sich in mir erhoben und quälen mein Inneres. Wie soll ich durchkommen, ohne Schaden zu nehmen? Wie ihrer Herr werden? Ich, so spricht der Herr, werde vor dir hergehen und die Großen der Erde erniedrigen. Ich werde die Kerkertüren öffnen und die Tiefen der Geheimnisse dir offenbaren. Jesaja 45,2. Der Knecht. Herr, tu, wie du sagst. Vor deinem Angesichte sollen alle bösen Gedanken fliehen. Das ist meine Hoffnung, das mein einziger Trost, dass ich in aller Betrübnis zu dir meine Zuflucht nehmen, auf dich vertrauen, aus der Tiefe meines Wesens zu dir rufen und in Geduld deinen Trost erwarten darf. Gebet um Erleuchtung des Geistes. Der Knecht. Guter Jesus, erleuchte mich durch die Klarheit inneren Lichtes und verscheuche alle Finsternis aus der Kammer meines Herzens. Wehre den vielen Zerstreuungen und verjage die Versuchungen, die mir Gewalt antun. Kämpfe du mit Macht für mich und bezwinge die wilden Tiere, ich meine die lüsternen Begierden, dass Friede werde in deiner Kraft und dein Lob laut widerhalle im heiligen Raum des reinen Gewissens. Gebiete den Winden und Stürmen, sprich zum Meer, sei ruhig, und zum Nordwind, schweige, und es wird große Stille sein. Sende aus dein Licht und deine Wahrheit, dass sie über die Erde leuchten, denn ich bin Erde, wüst und leer, bis du mich erleuchtest. Lass deine Gnade strömen, netze mein Herz mit himmlischem Tau, öffne die Quellen der Andacht, dass sie das Antlitz der Erde bewässern und gute, ja beste Früchte hervorbringen. Richte mein von der Last der Sünden gebeugtes Gemüt wieder auf und ziehe all mein Sehnen zum Himmlischen empor, dass ich die Wonnen der überirdischen Seligkeit verkoste und mir die Freude vergehe, an Irdisches zu denken. Entziehe mich, Ja, entreiße mich allem vergänglichen Trost der Geschöpfe, denn nichts Geschaffenes ist imstande, meinen Hunger ganz zu stillen und mir zu einer Quelle des Trostes zu werden. Verbinde mich dir durch das unlösliche Band der Liebe, denn du allein genügst dem, der liebt. Außer dir ist alles ohne Reiz.